Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Guten Abend, wir haben jetzt gerade 21.43 Uhr. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und ich habe in der Leitung Nico Kern. Nico, was bringt dich dazu, mich zu später Stunde anzurufen? Also, ja, ich bin gerade auf dem Rückweg. Ich sitze im Zug nach Hause, komme gerade aus Potsdam, wo ich an der zweiten Potsdamer Konferenz der Piratenpartei teilgenommen habe, genauer gesagt der AG Außen- und Sicherheitspolitik und AG Europa. Genau, was ist die Potsdamer Konferenz für die Piraten? Also, das ist jetzt, wie gesagt, die zweite Konferenz bereits. Die erste hat letztes Jahr im Oktober stattgefunden und ist sozusagen das Real-Life-Treffen aller Außenpolitik Interessierter der Piratenpartei. Und letztes Jahr hatten wir das relativ spontan einen Teilnehmerkreis von, ich sag mal, 20, 25. Und dieses Mal waren es bereits über 100 Interessierte, die dort teilgenommen haben. Ja, und dort werden halt sozusagen die, es wird diskutiert, es werden Vorträge gehalten, es gibt Arbeitsgruppen, und dort soll sozusagen die programmatische Arbeit für den nächsten Bundesparteitag also vorbereitet werden, Beschlüsse vorbereitet werden, diskutiert werden, um sie dann für den Bundesparteitag vorzubereiten und dort sozusagen ja gute Beschlüsse dann auch präsentieren zu können von den AGs. Ja, denn Außenpolitik ist ja ein Thema innerhalb der Piratenpartei, was man uns immer sehr gerne auf die Füße wirft. Zum Thema Inhaltslehre, da sind wir ja gar nicht vertreten. Insofern tut es sehr gut zu hören, dass die Piraten da etwas tun, um auch da programmatisch erfolgreich zu sein. Habt ihr denn da irgendwelche Arbeitsergebnisse, über die schon erwähnenswert wären? Ich gebe dir erstmal recht, das ist in der Tat eine offene Flanke, und bislang hatten halt die Parteimitglieder auf dem Bundesparteitag oder beziehungsweise auch im Vorfeld bei den Abstimmungen über die Tagesordnung immer dieses Thema relativ weit nach hinten gevotet, sodass es halt nie Gegenstand auf dem Parteitag war und wir eben deswegen da noch ein weißes Blatt Papier quasi vor uns haben. Und ich hoffe halt auch, dass wir mit diesen Konferenzen dann auch Interesse wecken in der Gesamtpartei, sodass es jetzt dann hoffentlich in Bochum soweit ist, dass wir so viel Überzeugungsarbeit mittlerweile geleistet haben, dass alle sehen, das muss weiter nach vorne. Es waren jetzt auch ein Bundesvorstände hier, die das sozusagen auch nochmal unterstrichen haben, die Wichtigkeit dieses Themas. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben auch ein paar Arbeitsergebnisse erzielt, wobei das nicht jetzt, das Hauptanliegen war. Es ging da auch um einfach Diskussionen und Präsentation von Themen. Aber es gibt zum Beispiel aus dem Bereich Grundzüge piratischer Außenpolitik oder Grundwerte piratischer Außenpolitik eine Kurzformulierung von Werten, die dort mal aufgeführt wurden, die sich natürlich halt um unsere Grundwerte Demokratie, Bürgerbeteiligung, Transparenz drehen, aber halt jetzt im Bereich Außenpolitik. Wichtig wäre es halt, dass wir da überhaupt mal einen Grundsatz, so eine Art Präambel hinbekommen, um dann die anderen Themen darauf aufbauen zu können. So wie es das, also erstmal scheint es ja gut besucht gewesen zu sein, da ist eine Steigerung zu verspüren. Und zum Zweiten, wenn das so kommt, dass wir eine Präambel haben, aus der man auch Dinge herleiten kann, kann man ja auch daraus einen Diskussionsstand herleiten, um im Wahlkampf irgendwelchen Vorwürfen zu begegnen. Denn die etablierten Parteien werden ja nicht mit uns über diese oder in den Medien über die Dinge sprechen, die wir im Programm stehen haben. Man wird ja über die Dinge sprechen, die noch nicht drin stehen. Und da brauchen wir ja dann eine adäquate Möglichkeit, um zu reagieren. Und glaubst du, dass wir da auf dem richtigen Weg sind? Ich hoffe schon. Also das ist jetzt kein Komplettprogramm, wie gesagt, was wir da jetzt vorbereitet haben. Aber es kann sich jetzt halt im Laufe der weiteren Diskussion durchaus noch ergeben, dass wir dort weitere Punkte bekommen. Wichtig war auch zum Beispiel, dass sich die AG Entwicklungspolitik dort im Rahmen der Konferenz auch noch gegründet hat, sodass wir da auch ein wichtiges Themenfeld dann demnächst mit abdecken können. Und es war auch ein schönes Zeichen, dass wir also nicht nur deutsche Teilnehmer hatten, sondern aus sieben EU-Ländern. Und es waren auch noch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Interessenten aus Japan. Ein Abgesandter der japanischen Botschaft war, glaube ich, auch noch mit anwesend. Und im Rahmen dieser Konferenz haben sich auch die auch Piraten, die sich um eine europäische Piratenpartei kümmern, um Satzungsentwurf vorbereiten wollen, haben sich auch dort getroffen und haben dort auch Fortschritte erzielt in der Diskussion, was ja nicht ganz einfach ist, bei so vielen verschiedenen Piratenparteien, die bei aller grundsätzlichen Übereinstimmung ja doch mit ihren eigenen Ansichten an so ein Konstrukt rangehen, und da ist die Diskussion ja auch teilweise sehr zäh, und da wurde jetzt auch, wie ich das mitbekommen habe, sehr konstruktiv diskutiert. Und auch jetzt hat man sich scheinbar schon auf eine Richtung geeinigt, die dann auch tragfähig ist, um eine gemeinsame Satzung vielleicht hinzukriegen, weil die Zeit rast uns sehr davon. Ziel ist natürlich, so ein Konstrukt bis zum Europawahlkampf 2014 aufs Gleis zu bringen, um uns dann auch zu helfen, ein gemeinsames Wahlprogramm zu erstellen, erarbeiten, sodass man dann auch mit einem gemeinsamen Wahlprogramm, wenn auch vielleicht rudimentären Wahlprogramm, aber zumindest ein gemeinsames Wahlprogramm hat, mit dem man dann in den Wahlkampf ziehen kann, was uns natürlich erheblichen Rückenwind verschaffen würde und auch deutlich abhebt gegenüber anderen Parteien, die halt ja doch nur national antreten und dann irgendwie sehen, dass sie sich dann zu einer Fraktion zusammenschließen, aber nicht wirklich ein gemeinsames Wahlprogramm aufstellen. Gut, da hätten wir ja dann sogar einen Vorteil den anderen Parteien gegenüber. Nico. Absolut. Du bist ja Basispirat und nebenbei auch noch Mitglied des Landtags NRW. In welcher Eigenschaft bist du denn heute da gewesen? Also in erster Linie natürlich aus meinem Interesse an den Themen, weil ich halt jetzt lange Zeit Mitglied in diesen entsprechenden AGs bin und mich dort eingebracht habe, auch thematisch dort immer mitgearbeitet habe, jetzt in letzter Zeit halt leider nicht aufgrund Wahlkampfeinsätzen mit Fraktionsarbeit. Deswegen war es mir ein großes Anliegen, jetzt dort hinzukommen und auch wieder sozusagen mich einzubringen und auch die vielen neuen Piraten kennenzulernen, die jetzt in der Zwischenzeit da auch schon angefangen haben, hervorragende thematische Arbeit zu leisten. Und ich fand das sehr interessant. Aber natürlich war es auch für mich als Landtagsabgeordneter in meiner Funktion als Vorsitzender des Europaausschusses natürlich sehr wichtig zu sehen, welche Fortschritte wir dort insbesondere im Thema Europa machen. Und dort hat der Benjamin Siegel einen Slot auch gehabt zum Thema Europa 2.0, der sehr interessant war und glaube ich schon sehr gut gezeigt hat, wohin wir uns entwickeln sollten oder mit welcher europapolitischen Vision wir in den Europawahlkampf gehen sollten, dass wir uns Klarheit dazu bekennen zu einer europäischen Perspektive und dass wir ein bürgernahes Europa halt fordern, wie man sich das halt als Pirat auch so wünscht. Also mit mehr Demokratie, mit mehr Bürgerbeteiligung, mit mehr Transparenz und mit einem ganz klaren Schwerpunkt auf Grund- und Bürgerrechte, wie sich halt für eine Grundrechtspartei wie die Piraten gehört. Nico, ich nehme das auch mal zum Anlass, dass wir mal ein Gespräch über Europa führen sollen, denn das ist ja dein Thema unter anderem als Mitglied des Landtags. Und da solltest du uns dann erklären, warum wir uns denn auch vielleicht ein bisschen mehr für Europa interessieren sollten, denn man neigt ja dazu, sich immer in seinem Dunstkreis zu bewegen und Europa ist ja doch immer weit weg und das ist sicherlich ein Fehler. Und deshalb würde ich dich bitten, dass wir uns mal darüber unterhalten, warum das denn ein Fehler ist und warum Europapolitik für uns viel wichtiger ist, als wir das selber wahrnehmen. Ja, das können wir gerne noch mal ausführlicher machen, aber jetzt an der Stelle würde ich gerne noch einwerfen oder anbringen. Dann leg los. Er ist nicht lang. der Begriff ist gefallen, dass für uns Europapolitik kein Teil der Außenpolitik ist. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Statement, das ich jetzt hier deinen Hörern sozusagen auch noch gerne mitgeben wollte, weil das, finde ich, eigentlich trifft es sehr gut und macht sozusagen deutlich, wohin für uns Piraten die Reise geht oder gehen sollte. Ist natürlich vorbehaltlich des Bundesparteitages, aber das ist mit sehr viel Applaus notiert worden, diese Aussage. Und ich glaube, das trifft eigentlich die Denkweise der Piraten ganz gut. Ja, Nico, dann würde ich sagen, ich danke dir, dass du mal eben so ein schnelles Statement gegeben hast. Ich werde das jetzt sofort online stellen. Wünsche dir einen wohlverdienten Feierabend und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, hat mich gefreut. Ich wünsche dir auch noch eine gute Nacht. Gute Heimreise. Tschüss, Nico. Danke, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.